dessen, was mich getrost und freudig macht, dass mich mein Jesus nicht vergessen. Hier kam nicht nur die Welt zu richten, nein, nein, er wollte Sünd und Schuld als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal schlicht.